Elftens, sie muss den Schutz des Bürgers durch unbedingte Rechtsstaatlichkeit und die einklagbare Unterordnung der Regierung unter das Recht gewährleisten. Zwölftens, sie muss die Ausübung der Souveränität durch die Möglichkeit der Volksabstimmung stärken. Jedoch darf auch eine Mehrheit des Volkes die freiheitlichen Prinzipien der Verfassung nicht unterminieren. Dreizehntens, sie muss dem Abgleiten der Demokratie zur Ochlokratie, zur Pöbelherrschaft durch Etablierung des meritokratischen, also leistungsbezogenen Prinzips bei aktivem und passivem Wahlrecht entgegenwirken. Daher schlage ich vor, dass sich die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts und der Bezug von Geld aus den Händen des Staates in jeder Form kategorisch ausschließen. Vierzehntens, wir brauchen eine deutlich gestärkte Gewaltenteilung, bei der die klassischen drei Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, sowie eine zusätzliche Veto- und Kontrollinstanz direkt vom Volk gewählt werden. Es muss das Band zwischen Parteien und Macht durchtrennt und das Band zwischen Souverän und Macht wiederhergestellt werden. 15. Strikte Amtszeitbegrenzungen und Haftungsregeln für politische Amtsträger werden benötigt, um dem Wiedererstarken der Korruption vorzubeugen. 16. Sie muss sicherstellen, dass die traditionelle vierte Gewalt, die Presse, von Informations- und Meinungsvielfalt geprägt ist. 17. Sie muss dem Volk die physische Garantie geben, dass es in der Lage ist, dem Versuch der Etablierung einer Tyrannei entgegenzutreten. Dies bedeutet das Recht des freien, unbescholtenen Bürgers auf das Tragen von Waffen und die dezentrale, milizartige Organisation der Streitkräfte. Diese 17 Punkte müssen wir begründen und mit Substanz füllen. Dann sind wir in der Lage, eine freiheitliche Verfassung zu entwerfen. Die 5 Grundwerte: Individualität, Familie, Eigentum, Religion und Kultur bilden die Grundlage einer freien Verfassung. Gewissermaßen den Nährboden, auf dem sich eine freie Gesellschaft entfalten kann. Ihre in Kapitel 5 dargestellten wesentlichen Eigenschaften und Elemente sollen hier nicht wiederholt werden. Vielmehr geht es um ihre Rolle als Interpretationshilfe einer künftigen freien Verfassung und ihre komplizierten Wechselwirkungen untereinander. Die 5 Grundwerte müssen in der Präambel in einer Weise verankert werden, dass es künftigen Generationen von Bürgern und Amtsträgern der 4 Gewalten möglich ist, Interpretationsspielräume der Verfassung im Lichte dieser Werte zu verstehen und Konsequenzen für die Rechtsfindung in verfassungsrechtlichen Streitfragen abzuleiten. Wir werden auch in Zukunft technische und gesellschaftliche Entwicklungen sehen, die die Frage der Interpretation der freiheitlichen Verfassung stets aufs Neue stellen werden. Jede dieser Entwicklungen wird von den Apologeten der sozialistischen Unfreiheit genutzt werden, um den Sinn der Verfassung zu verbiegen. Umso wichtiger ist es, denen, die nach uns kommen, eine Handreichung zu geben, wie sie dem einen Riegel vorschieben können. Die 5 Grundwerte dienen dabei der Erforschung der ursprünglichen Intention, die der freiheitlichen Verfassung zugrunde liegt.